Bedecktem Himmel gibt's heute noch in der Mitte Deutschlands. Ansonsten wird's stark bewölkt mit gelegentlichem Regen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 12 bis 17 Grad. Örtlich kommt das Quecksilber nicht über die 10 Grad Marke hinaus. Der schwache Wind kommt überwiegend aus östlichen Richtungen. Nach 6. Guten Morgen Deutschland. Cher, bekannt durch Fernsehen, Schallplatte und Bauchnabel, hat ein Double. Und das ist auch noch Transvestit. Wie delikat. Schon 15 Minuten hat Elegin Kenner, so heißt Chers Doppelgänger, auf der Bühne gestanden. Gute Idee übrigens. Ob das wohl auch im Radio klappt? Hier ist Guten Morgen Deutschland mit Stefan Dafürowski oder auch nicht. Und Mystik und Ritmo della Noche. Musikwunschplatte. Wir wecken den Wolfgang Behner. Er weiß nichts von seinem Glück. Wollen wir mal gucken, ob er da ist. Guten Morgen, Wolfgang. Haben wir erstmal noch ein Fragezeichen. Es klingelt am Samstagmorgen um 10 nach 6. RTL ruft an. Wie schön. Wolfgang Behner, wollen wir mal gucken, ob er wach zu kriegen ist von uns. Er hat nämlich heute Geburtstag. Und er wird 30 Jahre alt. Und er geht nicht ans Telefon, das würde ich auch nicht machen, eventuell am Samstagmorgen, wenn da jemand anrufen würde. Gut, wenn der Wolfgang nicht da ist, wir lassen noch zweimal klingeln, dann gratulieren wir ihm so. Einmal? Jetzt Wolfgang. Letzte Chance. Okay, das war es nicht. Vielleicht hören es seine Freunde. Also herzlichen Glückwunsch an den Wolfgang Behner. Es wünschen sich Svenja, Jörg und Waldi für den Wolfgang zum 30. Geburtstag. Cat Stevens und Morning Has Broken. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Viertel nach sechs, guten Morgen Deutschland mit Offi. Das war die Wegwunschplatte für Wolfgang Behner. Gut, er ist nicht rangegangen an seinem Geburtstag, selbst schuld. Wenn Sie jemanden wecken möchten, dann schreiben Sie uns doch ganz einfach. Und zwar L2850 in Luxemburg an RTL, Stichwort Wegwunschplatte. Vielleicht klappt's bei Ihnen. Und hier ist die beste Musik, George Harrison und All Those Years Ago. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. Und 17 RTL und guten Morgen Deutschland. Das Fernsehen hat mal wieder Schuld, dass Amerikas Lieblingsverbrecherin gefasst wurde. Das Ex-Playboy Bunny mit dem Spitznamen Bambi war vor 9 Jahren wegen Mordes an der Ex-Frau ihres Mannes verurteilt worden. Im Juli war sie dann auf spektakuläre Weise aus dem Gefängnis geflohen und untergetaucht. Das ganze Land drückte ihr daraufhin die Daumen für die Flucht. T-Shirts mit dem Aufdruck Run, Bambi, Run fanden reißenden Absatz. Eine landesweite amerikanische XY-Sendung zeigte allerdings wenig Verständnis für die allgemeine Bambi-Sympathie. Das hätte Eduard Zimmermann auch nicht gehabt. Verständnis für Verbrecherinnen, so, wo gibt's denn sowas? Sie strahlten einen Bericht aus über das flüchtige Reh und riefen zur Fahndung auf. Ein amerikanischer Tourist erkannte sie schließlich in Kanada, wo sie sich als Tanzlehrerin niedergelassen hatte. Jetzt muss Bambi zurück in den Knast. So ist das mal. Hier ist Reinhard Fendrich. Schwer. Schwer wird Mama Koffer. Schwer wird Mama mir. Mein Gott, bin ich mir. 18 Stunden Stille. Immer jedes Essen samt des Stewardessen nur so la la la. Geh es vorbei, weil auf der Klostier, da kommst du, da fällt mir rein. Ich brauch noch was vergessen am Strand von Malibu. Yeah. Sogar die Tante Hilde, sie holen mich alle an. Ich freue mich ja so, wie schnell ein Tag vergeht. Vor ein paar Stunden habe ich in der Sonne an Bacardi Kipipse Männer. Die Zeit wird knapp, weil noch der Klostier stehst schon du, da fällt mir rein. Ich hab noch was vergessen am Strand von Malibu. Das ist ein Name von meinen Koffern. Irgendwo, da fällt mir rein. Das habe ich jetzt vergessen am Strand von Malibu. Ich glaub, das habe ich jetzt vergessen am Strand von Malibu. Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland. Knorr, wieder bekannte Stimmen zu Expert, den Fachgeschäften für TV, Hi-Fi und Video. Meine lieben Freunde, Expert-Fachgeschäfte bieten gerätemäßig eine solche Artenvielfalt. Ich sollten sie eigentlich mal in Natura bewundern. Über Expert, da gibt es keine Haushaltsdebatten. Nein, da grinst des Bürgers Sparschwein. Expert, the United Stars of Europe. Die besten, besten Oldies. RTL, leider gut. Set me free, why don't you, baby? Get out my life, why don't you, baby? side there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. No, your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you had made, this didn't do a lot for you. RTL aktuell das Wetter. Die sonnigen Herbsttage neigen sich dem Ende zu. Im Laufe des Tages ist es überwiegend bewölkt, zeitweise Regen. Die Temperaturen liegen heute Morgen um 12 Grad und klettern am Nachmittag bis auf 18 Grad. Die aktuellen Werte: Luxemburg klar und 11 Grad, Köln klar 8 Grad, Saarbrücken bewölkt und 11 Grad. RTL Schlagzeilen. Mithan Mönnich. Radikal-Palästinenser Abu Nidal ermordete Ägyptens Parlamentspräsident Makou. Das behauptet die Kairoer Presse. Freiheit für britische Geiseln in Irak. Darüber verhandelt Londons Ex-Premier Heath mit Diktator Hussein. CSU-Übermacht setzt Bayern-SPD unter Druck. SPD-Landeschef Schöffberger gibt auf. Mehr darüber in einer halben Stunde in den Nachrichten. RTL Klatsch. Mit Ines Lang. Richtig. Das Enfant terrible der Modeszene, Jean-Paul Gaultier, sorgt doppelt für Wirbel in den Klatschspalten. Einmal erscheint seine Biografie als Comic, perfekt mit Sprechblasen und Geständnissen, zum Beispiel, dass er schon als Kind lieber mit Puppen spielte als mit Autos. Und dann schickt Jean-Paul Gaultier bei den aktuellen Modenschauen ein 70-jähriges Model auf den Laufsteg. Falsch war das Gerücht, dass sich Australiens Pop-Export Kylie Minogue und ihr Freund getrennt hätten. In Sydney sind Kylie und Michael Hutchinson von der Gruppe INXS erst gestern wieder gesehen worden. Mutig. Der Multimillionär Sir James Goldsmith will sein gesamtes Geschäftsimperium verkaufen, um sich der Ökologie zu widmen. Der Erlös seiner Firmen und Aktien im Wert von 665 Millionen Pfund sollen Umweltprojekten zufließen. Das war RTL aktuell. Es ist 6.32 Uhr. RTL, die besten Hits. RTL, guten Morgen Deutschland, 7:15. Musik mit Gefühl. Der Himmel voller Geigen. Es ist auch schwer nötig. Die Sonne verabschiedet sich nämlich. Es ist 7:10. Hier ist Guten Morgen Deutschland und wir machen ein kleines Spielchen. Das Ganze nennt sich Schnipsel. Ich spiele Ihnen den Anfang einer Platte vor. Sie sagen mir, wie heißt Interpret und Titel. Zur Belohnung gibt es ein RTL-Mikroradio. Unter 00352 1331 anrufen. Hier ist der Plattenanfang. Thank you. Das ist gemein, gell? 00352 1331. Sieben Traumreisen an einem Tag. Am 26. Oktober. Wie heißt diese Platte? Haben wir gefragt. Und ich glaube, wir haben jemanden in der Leitung, der es weiß. Hier ist Guten Morgen Deutschland. Auf Wiedersehen. Morgen. Hallo. Hallo. Wer ist denn dran, bitte? Der Bruno. Bruno, wie heißt die Platte? In der Eis und Frühstück. Das ist richtig. Und wer singt sie? Oh. Das komme ich nicht drauf. Na gut, sind wir nicht so. Weil heute Samstag, der 20. Oktober ist und weil heute die RTL Löwenverleihung ist, gibt es trotzdem Mikroradio. Hinweis zum Frühstück war ja auch schon richtig. Es sind Hoffmann und Hoffmann zur Erinnerung. Ja, richtig. Bruno, vielen Dank fürs Mitmachen. Hm? Hättest du Lust, Hoffmann und Hoffmann in voller Länge zu hören? Ja? Jo. Okay, alles klar. Schönen Samstag noch, Bruno. Okay. Du, ich seh dich noch wie heut. Du trugst ein Hochzeitskleid. Und bald schon solltest du seine Frau sein. Ich wollte dich aus Spaß entführen und ich brachte dich zu mir. Es war ein Spiel, doch dann bliebst du hier. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl, du und ich, wir waren verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer, mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Du, die Zeit verging im Flug, ich hatte nie genug von dir und deinen verrückten Träumen. Auch wenn ich dich nicht halten kann, zieh das Kleid noch einmal an, dein Hochzeitskleid, denn so fing es an. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl, du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer, mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl, du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer, mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Fünf Minuten vor sieben und Himbeereis zum Frühstück. Na, wem schmeckt? Stress gibt es in Japan, genauer gesagt in Osaka. Drei junge Transsexuelle, als Männlein geboren, aber nach einem entscheidenden Schnitt heute als Weiblein lebend, bringen das Polizeisystem der Stadt völlig durcheinander. Die drei sitzen nämlich im Knast, wegen Diebstahls. Hier einige Beispiele der Schwierigkeiten. Die drei sitzen in der Abteilung für Frauen, sind aber durch Absperrung von weiblichen Häftlingen getrennt. Die Mädeljungs müssen aber in Männerabteilungen baden. Natürlich nur, wenn kein Mannsvolk anwesend ist, ist ja logisch. Für körperliche Durchsuchungen sind männliche Beamte zuständig. ganz zur Freude der Polizisten. Zwei der Betroffenen durften durch Türen gehen, die für weibliche Häftlinge reserviert sind. Der dritte wurde derweil lieber in einer Fraueneinzelzelle festgehalten, kam aber nach einer Verlegung in ein anderes Gefängnis, in eine Zelle für Männer. Alles klar? Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Übrigens, im Zoo von Osaka hat sich gerade eine Zentaur gemeldet. RTL, das Wunschtelefon. Ja, ich bin Carsten Recht und ich höre RTL auf Mittelwelle. Ich wünsche mir den Titel It Must Have Been Love von Roxette. Hier ist McGrew-Giroux mit dem Wetter. Wolken, Regen und immer weniger Sonne. Und das am Wochenende. Die Temperaturen klettern nicht höher als 18 Grad. Guten Morgen, Deutschland. RTL 7 und 8. Stefan auf die Rosti. Ein Fingerschnipp von dir genügt. Und ich renn los, besorg die Kronjuwelen. Ich lande mit nem Fallschirm vor deinem Haus. Heut Nacht im Zoo lass ich für dich. Ich weiß ja, dass ich übertreib. Lieblings-T-Shirt. Hauptsache du weißt, du hast mir gerade noch gefehlt zum Glück. Womit hab ich dich bloß verliebt? Gerade noch gefehlt zum Glück. Das ist fast schon ein Wunder, dass es sowas heute noch gibt. Sowas wie du, das hat mir gerade noch gefehlt zum Glück. Pavel Scholz, du hast mir gerade noch gefehlt. Auch er ist heute Abend auf der RTL Löwenverleihung in der Dortmunder Westfalenhalle. Vielleicht schauen sie noch vorbei, obwohl ich glaube, es wird schwierig mit Karten. Einmal probieren. Hm? RTL macht die beste Musik. Hier ist Ray Parker Jr. und A Woman Needs Love. A woman needs a love just like you do. Don't kid yourself into thinking that she don't. Just like you do. Unless you give her all the loving she wants. Don't make the mistake of thinking old-fashioned. Times have changed from yesterday. No longer will those old double standards be accepted by the women of today. So when you might be fooling you. Remember, if you can do it, she can too. Because a woman needs a love just like you do. Hey, don't kid yourself into thinking that she don't. She can fool around just like you do. Unless you give her all the loving she wants. Eyes are begging for affection. Don't put her off, don't make her wait. And don't try to give her that worn out excuse about being tired and working late. I tell you, one day you'll come home early from work. Open up the door and get your feelings hurt. She needs it, just yeah. Like you do. A woman's got to have it, whoa, yeah, just like you. And if you're smart, just like you better stop do. Fooling around, hey, hey. 'Cause she will too. Insurance, and be sure she won't give her that love. Guten Morgen Deutschland, 16 Minuten nach 7. Im Fußball gibt's Zoff, der Streitpunkt größere Tore. Dem Internationalen Fußballverband geht es um eine Steigerung der Attraktivität durch mehr Tore. Also wollen sie die Kästen ganz einfach vergrößern. Und zwar von bisher 7,32 Meter und 2,44 Meter auf 7,75 mal 2,60. Kompliziert, naja, Sie wissen, Sie kennen die Ausmaße ungefähr. Franz Beckenbauer meint, man solle es wenigstens ausprobieren. Die deutschen Weltmeister, zum Beispiel Lothar Matthäus, sind dagegen. Lothar meint, mir wird in letzter Zeit zu viel herumprobiert im Fußball. Neue Abseitsregel, neue Kartenregelung, jetzt neue Tore. Im Eishockey zum Beispiel sieht man doch gerade, wo das hinführt, wenn die Regeln immer wieder geändert werden. Wie stehen Sie dazu? Uns interessiert Ihre Meinung. Was halten Sie von größeren Toren im Fußball? Rufen Sie uns an 00352 1331. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Fußballtore vergrößern, ja oder nein? Und vor allen Dingen warum? Täglich die Beste. Beste Musik. Hier. Nur hier. Beste Musik. Nur hier. Auf RTL. Da gibt es keine Haushaltsdebatten. Nein, da grinst des Bürgers Sparschwein. Expert, the United Stars of Europe. Expert. Your little hand, I know too soon that all is so grand. Please hold my hand. My head get up. Boom, boom. My hair is wrong up. To try to love her too. Oh well, that my head lover was just for you. Uhr. Guten Morgen an alle, die jetzt aufgestanden sind. Hier ist RTL und hier ist Stefan Ofirowski. Und nach diesem Titel wissen Sie genau, wie Sie mich zu nennen haben. Hier ist Angel of the Morning. There'll be no strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the hey. RTL aktuell das Wetter. Die Temperaturen sinken immer tiefer und es wird langsam Zeit, in sonnige Urlaubsgefilde zu fahren. In ganz Deutschland klettert das Quecksilber nicht höher als bis zur 18 Grad Marke. Außerdem ist es heute wolkig und schwach windig. Aktuelle Temperaturen von heute Morgen: Trier klar 10 Grad, Düsseldorf ebenfalls klar und auch 10 Grad, Stuttgart bewölkt und 12 Grad. Die Schlagzeilen jetzt mit Hanno Mönnig. Der Mord an Ägyptens Parlamentschef Makhoub scheint geklärt. Terrorchef Abu Nidal und seine Killer sollen das Attentat verübt haben. Der UNO-Sicherheitsrat und die Nahostprobleme, Beratungen zu Irak und Israel vertagt. Moskaus Marktwirtschaftspläne suchen EG-Unterstützung. Spitzenpolitiker aus dem Kreml zu Gast in Brüssel. Mehr dazu in einer halben Stunde in den Nachrichten. Und nun Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Mit Christian Paulik und Ines Lang. Aachen. Heute Abend um 20 Uhr in der Barockfabrik die Gruppe Bootleg. Eros Ramazzotti, 7.36 Uhr auf RTL. Guten Morgen, Deutschland, 7 Tage Sonntag. Every day is Sunday, and I feel so happy when you are around. 7 Tage Sonntag, spürst du meinen Herz? Dann noch ist Samstag. Es ist Samstag, der 20.10. Und es ist 20 vor 8 und hier zwei Hinweise in eigener Sache. Haben Sie mal Lust, uns live zu erleben, dann besuchen Sie uns doch. Unser RTL Karlsberg Löschzug steht heute von 9 bis 14 Uhr auf dem Saarbazar in Saarbrücken. Oder hören Sie unser Programm, da gibt es auch interessante Dinge. Zum Beispiel das Sonntagsfrühstück mit Gerd Müller-Gerbes. Und da quetscht er diesmal einen ganz und gar unpolitischen Gast aus. Gerd Müller-Gerbes unterhält sich mit Willi Milovic. Der Kölner Volksschauspieler, Theaterleiter und Fernsehkommissar plaudert aus seinem Leben. Am kommenden Sonntag, also morgen von 9 bis 11, das RTL Sonntagsfrühstück mit Gerd Müller-Gerbes und Willi Milovic. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than step around in silence. Dance, soca dance, soca dance. Dance, soca dance, do the soca dance. Summer, this soca beat, this Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around, we'll jam it night and day. All along the beach, a party in the moonlight, with soca sounds to make the feeling of the tune right. Dance, soca dance, soca dance. Jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line. Dance, soca dance, soca dance. Roll, boy. Come on, everybody. Okay, 7.43 Uhr, Charles D. Lewis und Soca Dance auch heute Abend auf der Löwenverleihung zu treffen. Ich hatte gefragt, was halten Sie davon, dass man im Fußball die Tore vergrößern möchte? Es gibt solche Vorschläge und Sie haben uns angerufen, ein paar Meinungen jetzt von RTL-Hörern. Soll man Fußballtore vergrößern, ja oder nein? Ich bin der Ralf Klemm aus Aachen. Ich bin also nicht dafür, dass man die Tore vergrößert. Da muss ich dem Lothar Matthäus voll zustimmen. Man muss auch an die Torhüter denken. Ich habe selber 15 Jahre im Tor gespielt und das wird arg schwierig dann für die Tormänner. Ich bin da an für sich voll zufrieden. Wenn die Tore größer wären, vielleicht fallen mehr Tore, aber wie gesagt, der Tormann hat ja gar keine Chance mehr dann. Und dann können wir praktisch zwei Tormänner reinstellen. Ist Dieter Schlicht aus Mörs. Ich bin also gegen die größeren Tore. Weil bei zu großen Toren hat der Torwart kaum eine Chance, noch an den Ball zu kommen, wenn Schüsse aus naher Distanz abgegeben werden. Ich bin eher für die Abschaffung der Abseitsregel oder Änderung der Abseitsregel. Erich Luis Bergheim, AE. Ich halte nicht viel davon. Da hat der Tormann ja gar keine Chance mehr. Nach meiner Meinung nicht richtig. Sollen so lassen, wie es ist. Die RTL-Hörer meinen, man soll die Tore so lassen, wie sie sind. Und was meint RTL-Fußballexperte Benno Weber? Ich kann mich mit der Idee nicht anfreunden. Ich habe ja vor kurzem mit Franz Beckenbauer darüber gesprochen. Gestern ist seine Ansicht über die Agenturen gelaufen und er hat gesagt, man sollte das mal ausprobieren, die Tore zu vergrößern und zu verbreitern. Dann fallen mehr Tore. Meine Ansicht ist, man sollte es so belassen, wie es ist. Ich finde diese 7,32 Meter mal 2,44 Meter Regelung unheimlich gut. Ich glaube, es hat auch nichts damit zu tun, dass man mehr Tore sieht, dass wenn die Dinger ein bisschen vergrößert und verbreitert werden. Es kommt einfach darauf an, dass die Mannschaften ihr Verhalten ein bisschen verändern, dass die Trainer mutiger, das heißt offensiver spielen lassen und dann brauchen wir auch keine größeren Tore. Wunschtelefon. Ja, hallo, mein Name ist Andrea Holle aus Brüm in der Eifel. Ich höre RTL auf UKW und wünsche mir das Lied In Szene von Toto Cutugno, womit ich meinen Mann und unsere ganze Familie recht herzlich grüße. Vielen Dank. In Szene, unite, unite, Europe. Thank you. senza confini. Io e te sotto gli stessi ideali. Das Wetter. Das Wochenende wird neblig, trüb und bewölkt. Das klingt nicht gut. Zeitweise Auflockerung wird es aber trotzdem geben und dabei bleibt es wenigstens trocken. Vormittags ist es erst noch kühl, am Nachmittag dann Werte um 17 Grad. Guten Morgen Deutschland, guten Morgen Deutschland, guten Morgen, guten Morgen. You want 7:07. Guten Morgen, Deutschland. An alle, die jetzt aufgestanden sind, einen schönen Samstagmorgen wünsche ich. Hier sind die Hollies, He and Heavy, He's My Brother. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. So long, long road from which there is no return while we're on the way to there. Why not share? Nach 8 am Samstagmorgen mit Stefan Ofirowski. Sissi, die unvergessene Kaiserin von Österreich. Regisseur Christoph Böll wollte eine realistischere Fassung drehen als die mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. Per Annonce suchte er seine junge Kaiserin. Eine wahre Brieflut stürzte auf Böll ein. Von den 10.000 Bewerbungen sah sich ganze 6 persönlich an. Und dann ging er zu einer Agentur mit Profis. Dort fand er dann auch eine Kaiserin, die Französin Vanessa Vanier. Am Sonntag können wir im Ersten um 21:55 Uhr eine Dokumentation über die lange Suche nach der Sissi sehen. Eine Dokumentation von Juliane Endres über Böll, über den neuen Sissi-Film und natürlich über die Medien. Ich meine, ich habe natürlich das Drehbuch von der Romy Schneider im Hinterstübchen gehabt und ich war ja total begeistert. Das ist ja genauso nach meiner Fasson. Also ich weiß natürlich nicht, ob ich spielen kann, das muss ich natürlich ganz offen zugeben. Ich habe nur in der Schule einige Male Theater gespielt und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch nicht mit Film vergleichen. Aber es ist eine Sehnsucht und es ist mein Traum und den Traum kämpfe ich dafür, dass der auch verwirklicht wird, dass es nicht ewig ein Traum bleibt. Sissi wäre das Optimale gewesen. 20 nach 8. In Japan gibt es Krach um den Reis. Mehr dazu in wenigen Minuten. Erleben Sie den Traum vom Vater. Ob Sie sich mögen oder hassen, auf alle Fälle wollten Sie es nie wieder tun. Doch leider ist es unvermeidlich. Die Jungs sind wieder in der Stadt, ob sie wollen oder nicht. Und wieder 48 Stunden. Eddie Murphy und Nick Nolte, zusammen einfach unschlagbar. Und wieder 48 Stunden. Eddie Murphy, Nick Nolte und wieder 48 Stunden im Kino. 8.22 Uhr, guten Morgen Deutschland bei RTL. Reiskrieg in Japan. Drei wichtige Feiertage werden von den kurzen Reisstoppeln überschattet. Das Nenameiwai, das Erntedankfest, an dem der Kaiser die neue Reisernte vorkostet, das ist die Krönung des neuen Kaisers. Und Dayusai, ein Dankfeiertag nach der Intronisation. Henry Brinker ist für uns vor Ort. Beim Reis geht's in Japan zurzeit um die Wurst. Was in Deutschland die Kartoffel, das ist hier der Reis. US-Haushalt bis Mittwoch gerettet. Bis dann muss über Steuererhöhungen entschieden sein, sonst droht der Kollaps. Hotelbrand im Harz, 93 Menschen gerettet, einer starb. Mehr dazu in einer halben Stunde in den Nachrichten. Und nun die ADAC-Stauprognose fürs Wochenende. Auch an diesem Wochenende werden wieder viele Herbsturlauber und Ausflügler für lebhaften, teilweise auch starken Verkehr auf den Fernstraßen und auf den Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete sorgen. Insbesondere heute Vormittag und am Sonntagnachmittag. Hier vor allem durch heimkehrende Herbsturlauber aus Hessen, Rheinland-Pfalz, aus dem Saarland, aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen kann es auf etlichen Autobahnabschnitten zu Staus kommen. Mit einem längeren Aufenthalt müssen Autofahrer am deutsch-österreichischen Übergang Frontenreute sowie an den Grenzstellen zur CSFR rechnen. Auf der österreichischen Inntal- und Brenner-Autobahn wird der Verkehr ebenso durch Baustellen behindert wie auf der italienischen Brenner-Autobahn. Es wäre ohnehin besser, die Brenner-Strecke an diesem Wochenende zu meiden. Ab 9 Uhr soll die Brenner-Autobahn heute wieder blockiert werden, so ist aus Innsbruck zu hören. Auf der Brenner Bundesstraße findet heute der traditionelle Brenner Markt statt. Das bedeutet, dass auch hier mit erheblichen Stauungen zu rechnen sein wird. Das Motto dieser Tage kann man sagen, Vorsicht Nebel, angepasst fahren. Allen ein erholsames Wochenende und eine unfallfreie Fahrt. Das war RTL Aktuell, es ist 8 Uhr und 32. Okay. Gleich 20 vor 9, RTL Guten Morgen Deutschland. Nur 17 Tage nach der Einheit sind sie auf dem Markt, den neuen Deutschlandkarten. Tag- und Nachtschichten bei den Landkartenverlagen. Eine Heerschar von Kartografen spitzt Bleistifte, radiert alte Grenzen aus, zieht und so weiter. Die Gretchenfrage, die sich auch andere Deutsche stellen. Wo zeichnen die Kartografen die Hauptstadt ein? Bonn oder Berlin? Momentan operieren wir mit zwei Hauptstädten, Bonn und Berlin. Der Regierungssitz ist immer noch in Bonn und die Hauptstadt wird Berlin. Was wir jetzt in den nächsten Jahren, bis es definitiv gelöst ist, mit zwei Hauptstädten in Deutschland operieren. Neue Deutschlandkarten jetzt im Handel, ohne Mauer und Grenzübergänge. Ein Bericht von Manuela Hannen und ein kleiner Nachtrag noch. Die Kartografen plagen sich mit der neuen deutschen Hauptstadt, haben wir gerade gehört, den neuen Grenzübergängen und mit solchen Fragen wie, welche Stadt der ehemaligen DDR gehört jetzt zu welcher Gemeinde? Die Wissenschaftler dagegen fangen an zu rechnen. Wo liegt eigentlich die Mitte Deutschlands? Gleich drei Orte in Hessen, Thüringen und Niedersachsen wetteifern um die zentrale Position. Eine Einigung der Städte und Wissenschaftler ist noch nicht in Sicht. Come. Chefbrav fürs Finanzamt. Ich frag mich, ob das ewig so weitergeht. Ich bin reif, reif, reif, reif für die Insel. Ich bin reif, reif, reif, überreif. Und ich frag mich, warum ich noch da bin. Fürs Aussteigen bin ich schon, wird mir im Morgen flau. Mein Leben kostet mich mehr, als ich verdiene. Meine ganze Energie geht auf. Wir Sachen, die ich gar nicht brauch. Wir Sachen, ohne die ich sicher glücklicher bin. Ich bin reif, reif, reif, reif für die Insel. Reif für die Insel, Peter Cornelius, RTL, die beste Musik. In ein paar Minuten bei uns, Musik aus dem Film Pretty Woman, The King of Wishful Thinking. Allianz, also tschüss, bis zum nächsten Mal und hoffentlich Allianz versichert. Just 'cause you got me. Minuten vor neun. Zum Schluss noch eine Meldung für Sie zu Hause. Der Kampf gegen die Killerbienen hält weiter an. An der Grenze zu Mexiko haben US-Wissenschaftler jetzt Stellung bezogen, denn dort wurde ein Schwarm der afrikanisierten Killerbiene entdeckt. Um die betroffene Ortschaft liegt mittlerweile ein Quarantänestreifen von 3 Kilometern. Die besonders aggressive Bienenart kommt aus Südamerika und stößt immer weiter in den Norden vor. Alle Versuche, sie zu stoppen, sind bisher gescheitert. Und was sie so zum öffentlichen Ärgernis macht? Die afrikanisierte Honigbiene ist sehr aggressiv und greift in Horden an. Ja, sie produziert 20-60% weniger Honig als ihre europäischen Artgenossen. Faul sind sie auch noch, so sieht das nämlich aus. Und das bedeutet, dass die Obsternte zurückgehen könnte, wenn sich diese Killerbienenart durchsetzen kann. Es würden nämlich nicht genug Bäume befruchtet werden. Das war's, das war eine Killer-Sendung mit Offi. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns heute Abend auf der Löwenverleihung in der Dortmunder Westfalenhalle. Schauen Sie doch mal bitte vorbei. Ich würde mich freuen in jedem Fall. Ansonsten, tschüss, bis Montag. RTL, das Wunschtelefon. Mein Name ist Franziska Schäfer, ich wohne in Lüdinghausen. Ich wünsche mir das Lied von Peter Maffay, Steh auf. Sag nicht zu früh, sag nicht zu spät. Sag niemals nie und dass nichts mehr geht. Setz für dein Ziel alles aufs Spiel, solange das Rad sich für dich noch dreht. Gib dich nicht auf vor dem Hoffnungslauf, wirst du dem Feld noch so weit hinterher. Steckst du ab tief bis zum Hals im Dreck, stell dich deinem Schatten und spring über hinweg. Steh auf und wach auf, denn die Uhr dreht sich weiter, die Zeit verrät. Steh auf und wach auf, denn die Nacht ist zum Ende, der Tag beginnt. Deshalb geh nicht Türen ein, leg nie. Geh auf die Straße, setz dich zu Wehr. Wirf die